Tja, herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das wird heute eine ganz müde Sendung. Tja, die Frage, um die es geht, hat was mit der Arroganz von Naturwissenschaftlern zu tun. Diesen ekelhaft arroganten Typen und Typinnen natürlich, die sich überhaupt nicht reinreden lassen von denjenigen, die die Wahrheit schon längst mit den großen Löffeln zu sich genommen haben. Ja, so steht es in einigen Gazetten, die man hierzulande Zeitungen nennt, dass wir Naturwissenschaftler ja so eisenhart seien wie die katholische Kirche, mit Dogmen beladen, würden wir ja keiner alternativen Theorie auch nur eine Möglichkeit geben, sondern wir würden alle, die sich mit den wirklich wichtigen Sachen auseinandersetzen, draußen vorhalten, sie ignorieren und ihnen keine Möglichkeit geben, ihre Theorien uns näher zu bringen. Und. Ach, wissen Sie was? Eine von diesen wunderbaren Theorien ist die Theorie vom müden Licht. Wird Licht müde? Ach ja, wird Licht müde? Ich bin es müde. Wissen Sie, müdes Licht, das ist so eine müde Angelegenheit. Licht soll müde werden und müdes Licht erklärt dann die Rotverschiebung im Universum. Das ist gar keine Expansion des Raumes, in der die Galaxien mit dem Raum mitfliegen. Das ist gar kein Indiz für den Urknall, sondern die Rotverschiebung, die wir sehen, das ist nur müdes Licht. Ja, so wie wir Menschen auch müde werden, so werden die Photonen eben auch müde. Die sind es leid, durch den intergalaktischen Raum zu fliegen, nicht? Und dabei werden sie eben röter. Na, warum? Das ist doch klar. Licht hat ja keine Ruhemasse und Licht kann ja nur Energie verlieren, indem es seine Frequenz verändert, also vom Blauen langsam systematisch ins Rote geht. Und wie geht das? Na ja, ganz einfach, Licht verliert seine Energie, weil Licht muss ja der Schwerkraft entkommen von all diesen Himmelskörpern, nicht? Die ja ganz schwer sind, das Licht muss ja da raus und jedes Mal, wenn es da raus will, dann muss es ja gegen arbeiten und diese Arbeit kostet das Licht natürlich Energie und dabei wird es müder. Oder wenn es durch den intergalaktischen Raum fliegt, dabei streut es an den ganzen Gasteilchen, die es da gibt und jede Streuung kostet das Licht auch wieder Energie und dabei wird es immer müder und müder und müder und müder. Jetzt will ich Ihnen was vorlesen. In einem dieser wunderbaren Artikel steht dann, dieses Lichtermüdungskonzept bringt uns zu folgendem Bild. Ein ewiger Kosmos, die Welt existiert ewig. Es gibt unendlich viele Universen und alle haben Zeit, sich zu entfalten. Ohne Anfang und Ende blüht überall im Weltraum das Leben. Und so beschert uns diese kleine Modifikation der Einsteinschen Formel ein Universum, wo alles Muße hat, sich zu entfalten. Die These vom müden Licht, ja, verschafft uns eine philosophische Gelassenheit, die uns die Urknallhypothese verwehrt. Sind Sie noch da? So, sagen wir genug, jetzt mal ins richtige Leben. Wie sieht das Universum eigentlich wirklich aus? Wieso Urknallhypothese? Wo gibt es ein Problem mit der Urknallhypothese? Ja? Die Rotverschiebung. Hey, das ist doch natürlich was Kosmologisches. Was soll es denn sonst sein? Denn hier haben die Herrschaften einiges vergessen. Wenn sie nämlich nur von der Rotverschiebung reden, als einer Rotverschiebung, die dadurch zustande kommt, dass angeblich Masse das Licht tatsächlich rot verschieben lässt, weil das Licht aus diesen Gravitationsdrögen heraus muss, da haben sie im Prinzip recht. Aber es gibt viel zu wenig Masse in diesem Universum, als dass es die Rotverschiebung erklären könnte. Und, Leute, nicht vergessen, es ist nicht nur die Rotverschiebung, die die Urknallhypothese stützt, sondern da ist noch viel mehr drin. In diesem Artikel gibt es übrigens auch das Argument, das könnte ja gar nicht sein mit der Expansion des Weltalls, denn da müsste ja der Raum in den Atomen auch größer werden. Ha, ha, ha. Sie gestatten, dass ich lache, komme ich nachher nochmal darauf zurück. Das ist aber ein wichtiger Punkt, kommen wir noch hin. Also, was haben wir für Unterstützungsargumente für die Urknallhypothese? Sie merken schon, ich habe so einen Hals. Das Allerwichtigste ist die Entwicklung der Galaxien, die wir am Himmel beobachten können. Das ist nicht mehr so, dass wir darauf angewiesen sind, zu gucken, wie die Galaxien expandieren. Wir können so tief ins Universum zurückschauen, dass wir messen können, wie dicht die Galaxien zu früheren Zeiten zusammenstanden. Und was soll ich Ihnen sagen? Sie standen früher dichter zusammen. Das ist Nummer eins. Wir sehen also, wie die räumliche Struktur der Galaxien sich verändert. Das ist doch schon mal klasse. Zweitens, die Metallhäufigkeit. Die Metalle, also die schweren Elemente im Universum jenseits von Helium, diese Metallhäufigkeit hat sich systematisch vergrößert. Systematisch. Also, was wir sehen im Universum, ist der große Materiekreislauf. Die ersten Sterne haben sehr, sehr viel weniger Metalle als die heutigen Sterne. Wir können in unserer Milchstraße heute Sterne beobachten, die haben nur ein Zehntausendstel der Metallhäufigkeit wie die Sonne. Und diese Sterne sind wahnsinnig alt, 13 Milliarden Jahre alt. Klar, die hatten noch nicht so viel Metalle wie unsere Sonne. Die unsere Sonne ist ja ein Newcomer. Die ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Da gab es schon richtig Metalle in der Milchstraße. Woher kommen die? Ganz klar, es gab Sterngenerationen, die sind explodiert, haben ihre schweren Elemente ins intergalaktische bzw. interstellare Medium gemischt. Die neuen Sterne, die sich gebildet haben, hatten mehr Metalle. Die haben dann auch wieder durch Explosionen das interstellare Medium angereichert. Und dann gab es wieder noch eine neue Generation und noch eine. Und siehe da, dann sind wir beim Heute angekommen. Also ein echter Entwicklungseffekt. Sowas kann natürlich eine Hypothese vom müden Licht nicht erklären. Das ist eine müde Theorie dagegen. Und die Hintergrundstrahlung. Herrschaften, die Hintergrundstrahlung ist das Argument für den Urknall. Wir können nämlich nicht nur die Hintergrundstrahlungstemperatur heute messen, das sind so ungefähr 3 Grad Kelvin, also minus 270 Grad. Wir können sogar die Temperatur der Hintergrundstrahlung messen zu viel, viel früheren Zeiten. Und was sehen wir? Wir sehen genau die Temperaturentwicklung, die sich ergibt, wenn das Universum ein System ist, das expandiert. Da ist nichts mit müdem Licht. Tja, aber es war natürlich jetzt ein riesig, ziemlich arroganter Vortrag von mir. Ne? Also kommen wir mal wieder runter, machen wir es mal ganz sachlich. Machen wir das, was Naturwissenschaftler typischerweise tun. Wenn sich jemand bombardiert mit Argumenten, machen wir einen Test. Test. Check. Im Neuhochdeutschen. Checken wir mal. Checken wir mal das interstellare Medium ab, beziehungsweise das intergalaktische Medium, danach, ob überhaupt genügend Materie da ist, um diesen Streuvorgang des müden Lichts durchzuführen. Ja? Denn damit das Licht ermüdet im intergalaktischen Medium, müssen ja Teilchen da sein, an denen sich das Licht streut. So, wie können wir das überprüfen? Wir gucken. Wir gucken einfach raus. Ne? Und was sehen wir? So gut wie nichts. Also das intergalaktische Medium ist quasi leer. Da gibt es fast überhaupt keine Teilchen. Also ich kann gucken, wohin ich will. Da hinten ist nichts. Ne? Gar nichts. Aber da hinten ist doch was. Ganz weit hinten, also ungefähr 1 Milliarde Jahre nach dem Big Bang, vielleicht 2 Milliarden Jahre nach dem Big Bang, war das Universum mehr oder weniger komplett neutraler Wasserstoff. Warum? Ist klar. Als das Universum, wir sind in der Expansion, wir sind nicht bei müdem Licht, in der Expansion, als das Universum expandierte, wurde es irgendwann so kalt, dass die Atomkerne, also in dem Fall die Wasserstoffkerne, sich die Elektronen schnappten und zum Wasserstoffatom wurden. Ja? Also nicht mehr Ion und Elektron, sondern, oder Proton und Elektron in dem Fall, denn das Wasserstoff, der Wasserstoffkern besteht ja nur aus einem Proton. Sondern die beiden, die fanden sich zusammen und wurden zum Wasserstoffatom. Klar. Also wurde das Universum zunehmend angefüllt mit neutralem Wasserstoff. So. Wenn ich jetzt also ins Universum hinausschaue, ja, tiefer und tiefer und tiefer, dann müsste ich, wenn diese Urknallhypothese richtig ist, und wir haben ja schon viele Indizien dafür, dann müsste ich also irgendwann müsste ich an diese Kante herankommen, dass die Wasserstofflinie, also in dem Fall eine 21-Zentimeter-Linie oder eine der Emissionslinien des Wasserstoffatoms, dass diese Linie absorbiert worden ist. Und wir haben es gefunden. Also ich ja nicht, bin ja Theoretiker, sage ich ja immer wieder gern, aber die beobachtenden Kollegen haben es gefunden. Das heißt, wir sehen jetzt diese Wasserstoffkante, wir sehen in einer ganz wichtigen Phase im Universum, wo dieser neutrale Wasserstoff da ist. Ja? Und selbst da wird das Licht nicht müder oder sowas. Jetzt behaupten diese Leute ja immer wieder, Hubble zum Beispiel, Edwin Hubble, der die Rotverschiebung, so muss man sagen, der 1929 die Rotverschiebung der Galaxien entdeckt hat, der hätte bereits in einem Brief ein paar Jahrzehnte später, ich glaube 1950 war es, geschrieben, also die These der Lichtermüdung sei für ihn viel rationaler als diese völlig irrationale These des Urknalls. Ne? Was sagt denn das? Das mag er geschrieben haben, weil natürlich man sich überhaupt nicht ohne weiteres vorstellen kann, dass man in einem expandierenden Raum lebt. Denn wie gesagt, wenn alles expandiert, wenn der Raum expandiert, ja, dann müsste ja auch der Raum zwischen den Atomen oder in den Atomen expandieren. Stimmt das? Nee. Stimmt natürlich nicht. Das ist doch Blödsinn, sowas. Ich meine, hier der Tisch expandiert auch nicht. Ja? Dass der Mensch im Laufe der Jahre expandiert, hat andere Gründe. Ja? Das hat also mit der Expansion des Universums nichts zu tun. Ne? Mehr was mit der Nahrungsaufnahme. Die Welt, also alles, was ist, hat damit zu tun, dass es vier Urkräfte gibt. Ja, da gibt es die Kernkraft, zwei, die starke und die schwache. Es gibt die elektromagnetische Kraft und die Schwerkraft. Die Expansion des Weltalls, meine Herren und meine Damen. Nee, andersrum hätte ich natürlich sagen müssen, meine Damen und meine Herren. Entschuldigung. Die Expansion des Weltalls hat etwas mit der Gravitation zu tun. Das ist die wesentliche Kraft, die das Universum A zusammenhält und durch die Vakuumenergie auch auseinandertreibt. Die Struktur eines Atoms, ja, hat etwas mit der elektromagnetischen Wechselwirkung zu tun und mit den Kernkräften. Dass der Kern, dass der Atomkern nicht auseinanderfliegt, wenn er aus nur mehr als einem Proton besteht zum Beispiel, nicht? Das hat was mit der starken Kernkraft zu tun, die viel, viel stärker ist als die Gravitation. Deswegen fliegen keine Atomkerne auseinander, nur weil das Universum expandiert. Der Atomkern wird zusammengehalten durch die starke Kernkraft. Die Atome werden zusammengehalten durch eine elektromagnetische Wechselwirkung. Ja? Die Elektronen werden vom Proton in der Mitte angezogen. Das hält die Atome zusammen. Und diese Wechselwirkungen sind viel stärker als die Gravitation, als die Schwerkraft. Ja? Deswegen merkt man heute von der Expansion des Universums auch nur was in Abständen, die sind JWD, das sind 24 Millionen Lichtjahre. Erst ab da merken Sie überhaupt, oh, ich bin in einem expandierenden Universum. Vorher ist die Welt völlig normal, hätte ich fast gesagt. Andromeda kommt auf uns zu. Und wie wollen denn die Herrschaften, die vom müden Licht erklären, dass Andromeda sich zu uns blau verschiebt? Ja? Das, was man mit der Theorie des müden Lichts angeblich an philosophischer Gelassenheit gewinnt, ja, das verliert man auf der Seite der physikalischen Erklärung. Wir verlieren mit einer Theorie des müden Lichts praktisch alle Erfolge, die die Urknalltheorie hat. Ja? Ich sage es nochmal, wir können erklären, warum gibt es das Universum. Wir können erklären, woher die Metalle kommen. Wir sehen die Entwicklung der Galaxien. Ja, wir können sogar so weit gehen, dass wir genau wissen, warum unser Universum zum größten Teil aus Wasserstoff, zum zweitgrößten Teil aus Helium besteht und der Rest ist in Sternen erbrütet worden. All das lässt sich im Rahmen der Urknalltheorie hervorragend erklären. Es gibt auch keinen Widerspruch zur Urknalltheorie, auch wenn Ihnen die ein oder andere Gazette immer mal wieder weismachen will, da gäbe es irgendwelche Widersprüche. Wir stehen heute, was die Urknalltheorie betrifft, auf ganz festem Grund. Jetzt kann man natürlich sagen, Gott, der Lesch, das ist auch so ein Naturwissenschaftler, so ein arroganter Fatzke, ja, der lässt natürlich an sein Dogma keinen ran. Ne? Also, wie soll ich es sagen, quasi wie so ein Inquisitor. Da kann ich Ihnen nur sagen, fangen Sie an, betreiben Sie selber Physik, sammeln Sie die Daten, sammeln Sie möglicherweise selbst die Daten, beteiligen Sie sich an einem der größten Abenteuer, die die Menschheit jemals angefangen hat und wir sind noch weit davon entfernt, das beendet zu haben. Die Naturwissenschaften leben davon, dass sie sich selber dauernd testen. Und je häufiger wir einen positiven Test haben, umso fester wird eine Theorie. Und eine solche Theorie wie die Urknalltheorie lässt sich nicht durch müdes Licht aus dem Rennen werden. Ich bin es müde. Aber es gibt ja diesen netten Satz, ein ganz wichtiger Gegenbeweis gegen den Urknall ist natürlich, das Universum expandiert, aber ich finde keinen Parkplatz.